И сегодня мы заканчиваем серию проповедей. Und heute beenden wir unsere Predigtreihe. Просто другой. Einfach anders. Эта серия приходит к концу. Diese Predigtserie kommt zum Schluss. И у нас были замечательные темы. Und wir haben wirklich tolle Themen dabei gehabt. Очевидная разница. Offensichtlicher Unterschied. Другие люди. Andere Menschen. Ты не можешь это спрятать. Du kannst das nicht verstecken. И была тема в прошлое воскресенье от пастора Франка Упофа. Und letzten Sonntag hatten wir noch ein Thema gehabt vom Frank Uphoff. Очевидно, другой, offensichtlich верность. Anders, treu. И сегодня я заканчиваю тему «Ничто не может скрыться». Und heute beende ich das mit dem Thema «Es kann nichts verborgen werden». Amen. Друзья мои, мы другие. Wir sind anders. Слышал? Hast du das gehört? Если ты его дитя, Und wenn du sein Kind bist, ты уже другой. Dann bist du bereits anders. Мы не такие, как дети этого мира. Wir sind nicht so wie die Kinder dieser Welt. Что-то я не слышу, амэн. Ich höre irgendwie kein Amen von Мы euch. Мы другие. Wir sind anders. Amen. Amen. И если в твоей жизни после этой серии ничего не изменилось, Und wenn in deinem Leben sich nichts verändert hat nach dieser Predigtserie, или еще сегодня ничего не изменится, oder heute wird sich nichts verändern, тогда надо задуматься. Dann solltest du dich dir ein bisschen Gedanken machen. Проблема в тебе. Das Problem liegt dann in dir. Очевидно. Das ist offensichtlich. Может, мы проповедники, может быть, хорошие, может быть, плохие. Denn wir als Prediger können schlecht oder gut sein. И это бывает, но даже если проповедники дышат огнем. Und das kann passieren, aber auch wenn die Prediger mit dem Feuer atmen. Как дракон. Also wie ein Drache von vorne mit dem Feuer schmeißen. Да, если бы я здесь дышал огнем. Also wenn ich hier jetzt das Feuer ausatmen würde. Пока слушатель не оторвет свое мягкое место от стула. Solange der Zuhörer sein weiches Hinterteil nicht vom Stuhl abhebt. Ничего не произойдет. Es wird nichts geschehen. Совершенно ничего. Absolut gar nichts. Спасибо за ваше аминь. Danke für euer Amen. Однажды апостол Павел проповедовал. Eines Tages hat Apostel Paulus gepredigt. Один парень заснул. Und ein junger Mann ist eingeschlafen. И ладно бы заснул он на стуле, а то он сидел на окне. Es wäre okay, wenn er am Stuhl eingeschlafen wäre, aber er saß am Fensterbrett. И с третьего этажа брякнулся. Und fiel vom dritten Stock runter. Насмерть разбился человек. Und der ist gestorben. Хорошо, что апостол был апостол. Also gut, dass der Apostel ein Apostel war. И он его воскресил. Und er hat ihn wieder auferstehen lassen. Но спать в церкви очень опасно. Aber es ist sehr gefährlich, in der Gemeinde zu schlafen. Amen. Amen. Здесь, конечно, дальше пола не упадешь, но тем не менее. Also hier wirst du nicht weiter fallen als der Boden, aber trotzdem. Но я к тому, что апостол Павел тоже не дышал огнем. Aber ich möchte das nur dazu sagen, dass der Apostel Paulus auch nicht mit Feuer geatmet hat. Так что не в проповедниках дело. Deswegen liegt das nicht an den Prediger. И можно посещать семинары у самых успешных бизнесменов. Man kann die Seminare von den erfolgreichsten Geschäftsmännern besuchen. И читать умные книжки про успех. Und kluge Bücher über den Erfolg lesen. Но пока человек не пойдет своими двумя ногами на работу. Aber solange ein Mensch mit seinen zwei Füßen nicht in die Arbeit geht. Толку будет ноль. Wird das kein Nützen haben. Amen. Null. И можно с утра до вечера слушать YouTube. Man kann von früh bis abends YouTube hören. И там классные проповеди. Und dort gibt es auch coole Predigten. Но если ты не сдвигаешься с точки. Aber wenn du dich von deinem Punkt nicht bewegst. С этой точки. Also von diesem Punkt. Толку будет, сам догадайся, с третьего раза. Also es wird keinen Nützen geben. Du kannst das selber jetzt denken nach dem dritten Mal. Ноль будет. Es gibt null davon. И also, моя проповедь, она такая, у нее есть цель, поссорить тебя с диваном. Und meine Predigt ist dafür gedacht, dich mit deiner Couch zum Streit zu bringen. Zum Streiten. Zum Streit zu bringen. Zum Streit zu bringen. Так что, если ты очень любишь свой диван, Deswegen, wenn du deine Sofa so lieb hast, тебе лучше не приходить на мои проповеди. Dann ist es besser für dich, dass du nicht meine Predigt besuchst. Потому что в твоей любви к дивану может наступить кризис. Denn zu deiner Liebe, zu deiner Couch kann eine Krise kommen. Да. И ваши отношения охладеют. Und eure Beziehung wird kälter und kälter. И вы перестанете часто встречаться. Und ihr werdet aufhören, euch öfters zu treffen. И рандеву закончится. Und das Rendezvous wird zu Ende sein. И он останется холодный. Und die Couch wird kalt bleiben. Дорогие, апостол Павел говорит, есть вечно учащиеся люди. Apostel Paulus sagte, es gibt Menschen, die ewig lernen. die ständig lernen. И не могут дойти до истины. Und können nicht bis zur Wahrheit kommen. И ты знаешь, есть ученики двух видов. Weißt du, und es gibt Schüler, die, also zwei Arten von Schülern. Да. Ученику говоришь, пиши букву А. Du sagst zu einem Schüler, schreibe einen Buchstaben A. Он говорит, я не могу писать А. Er sagt, ich kann nicht A schreiben. Ну тогда пиши Б. Dann schreib B. Он говорит, не могу писать Б. Dann antwortet er, ich kann auch B nicht schreiben. Но ты же видишь. Aber du siehst es doch. Ты же имеешь руку. Also du siehst doch die Hand. Ты можешь. Du kannst das. Ты же понимаешь. Du verstehst doch. Да, я понимаю. Ja, ich verstehe. Пиши тогда. Dann schreibe. Ich не могу. Und dann sagt er, nein, ich kann das nicht. И есть два рода учеников. Und es gibt zwei Arten von den Schülern. Один род учеников, они выбирают всегда школу. Also es gibt eine Art von Schüler, die wählen immer eine Schule. Они всегда ищут школу, лучшую школу. Also sie suchen immer die beste Schule, всегда, die bessere Schule. Всегда ищут учителей получше. Also sie suchen immer die besseren Lehrer. И есть те, которые с любым учителем получают все, что им нужно. Und es gibt solche, die mit jedem Lehrer alles bekommen, was sie brauchen. Они высасывают все из этого учителя, also, все, что у него есть. Also sie sagen alles von diesem Lehrer raus, was er ihnen zu bieten hat. Они как комар. Sie sind wie eine Stechmücke. Вцепились в этого учителя, все из него высосали. Sie saugen sich richtig an diesen Lehrer und saugen alles aus. Даже если учитель плохой. Auch wenn der Lehrer schlecht ist. Но этот парень или этот ученик, он все равно становится гением. Aber trotzdem wird dieser Schüler, dieser junge Mann zu einem Genie. И, друзья мои, гений – это не такой лентяй, который сидит, и ему все просто сваливается сверху. Und weißt du, ein Genie ist nicht ein Faulpelz, dem alles vom Himmel einfach so herabfällt. У меня есть определение гения. Also ich habe so eine Bestimmung von einem Genie. Definition. Definition. Гений – это 10% таланта и 90% пота. Also ein Genie ist 10% Talente und 90% vom Schweiß. Schweiß. Это гений. Das ist ein Genie. 10% таланта. Also 10% von den Talenten. Но 90% пота. Aber 90% vom Schweiß. Один парень, он выучил 8 языков. Ein junger Mann hat mal 8 fremde Sprachen gelernt. И ему говорят, ты гениальный. Und man sagt zu ihm, du bist wirklich genial. Он говорит, нет. Er sagt, nein. У меня просто задница твердая. Weißt du, mein Hintern ist einfach nur zu fest. Nein, nicht zu fest, zu hart. Hard. Zu hart. Я умею говорить сидеть. Also, ich kann sitzen. И учить. Und ich kann sitzen und lernen. Оказывается, секрет иногда вот в этом месте. Also, manchmal liegt das Geheimnis an diesem Hinterteil. Когда ты усидчивый парень. Also, wenn du fleißig bist. Ты можешь грызть эти языки. Wenn du die Fähigkeit hast, diese fremden Sprachen. Nicht Fähigkeit, усидчивость. Усидчивость, Fleiß. Lernfähigkeit. Aha, когда ты можешь сесть. Also das Wollen, also wenn du dich hinsetzen kannst, also Hartnäckigkeit und diese Sprachen lernst. Okay. Так что okay. Все гении, которые здесь, они меня поняли. Also alle Genies, die hier sind, die haben mich alle verstanden. Okay. Okay. И я знаю, что Господь, Он благословляет тех, которые умеют держаться за что-то. Und ich weiß, dass der Herr diejenigen segnet, die fähig sind, die es können, an sich was zu halten. Klammern. Die sich an was klammern. И это грызть. Und das an dem knabbern. Да, и это добиваться. Und das zu erreichen. Сейчас есть такая модная фишка. Es gibt jetzt so ein moderner Trick oder такая глупость. Also so eine Dummheit eher. От не очень умных психологов это von, пришло. Von nicht ganz klugen Psychologen kam das. Когда люди говорят, если ученик плохой, wenn die Menschen sagen, wenn ein Schüler schlecht ist, то во всем виноват учитель. Dann ist der Lehrer an allem schuld. Послушай. Hör zu, bitte. Или говорят. Oder umgekehrt sagen sie. Если ребенок плохой, also wenn das Kind schlecht ist, родители виноваты. Dann sind die Eltern schuld. Знаешь, это глупость. Weißt du, das ist eine Dummheit. Абсолютно. Absolut. И это психологам выгодно, потому что тогда дети будут и ученики будут бегать к ним. Das ist sehr vorteilhaft für die Psychologen, denn die Schüler und die Kinder gehen dann zu ihnen. Но я видел много раз. Aber ich habe viele Male gesehen. В замечательных семьях. In wirklich sehr guten Familien. Катастрофальные дети. Катастрофальные Kinder. И я видел в страшных семьях, где родители просто наркоман, пьяница. Und ich habe in den schrecklichsten Familien gesehen, wo die Eltern Alkoholiker oder Drogenabhängige sind. А у них прекрасные дети. Und die haben wirklich wunderbare Kinder. И это тайна. Und das ist ein Geheimnis. Знаешь, Нельзя все так просто вот свести на это правило. Man kann das nicht einfach so alles so an diese Regeln alles schließen. И сейчас в масс-медиа хают Хельмута Коля. Хают. Про него говорят плохо. Also, in den ganzen Medien wird jetzt über Kohl so schlecht geredet. Helmut Kohl. Der Helmut Kohl. Эй, они говорят, он был суперполитик. Die sagen, er war ein Superpolitiker. Но плохой папа или родитель. Aber ein sehr schlechter Vater oder ein Elternteil. Какая глупость. Das ist so ein Blödsinn. Вообще, Helmut Kohl это был крутой мужик. Überhaupt, Helmut Kohl war wirklich ein klasse Mann. Крутой реальный мужик. Das war ein wirklich guter Mann. Это был великий человек. Das war ein großer Mann. При его двухметровом росте. Bei seinem 2 Meter, bei seiner 2 Meter Größe. Это был Колосс, его звали, такое das прозвище so ein, у него было. Колосс. Also sein Spitzname war, dass er ein Koloss. Man hat ihn Kolosse genannt. Ага. И внутри он был такой же крутой. Und auch innen drin war er so cool. И через него Бог писал историю. Und durch ihn hat Gott die Geschichte geschrieben. Как не через какого-нибудь другого немецкого политика. Durch keinen anderen deutschen Politiker. Может быть, еще Конрад Аденауэр еще был. Vielleicht Konrad Adenauer war so auch. Но Helmut Kohl. Aber Helmut Kohl. Бог писал через него, изменял всю карту мира. Gott hat durch ihn geschrieben und hat die ganze Weltkarte verändert. После Helmuta Kohla все атласы, все карты пошли в мусорку. Denn nach Helmut Kohl sind alle Atlaskarten und alle Karten sind ins Müll geschmissen worden. Знаешь, Бог писал историю через этого человека. Weißt du, Gott hat durch diesen Menschen Geschichte geschrieben. Пала стена Берлинская. Die Mauer ist gefallen. Германия die Berliner объединилась. Mauer. Und das Deutschland wurde vereint. Это было начало конца соцблока. Und das war das Ende von dem sozialen Block. Закончился эта эра коммунизма. Und diese Ära vom Kommunismus war zu Ende. Это было начало падения Советского Союза. Und das war der Anfang von dem Fall von Sowjetunion. Началась миграция в Германию. Und dann fing die große Immigration nach Deutschland. Благодаря Helmut Kohlу многие из вас сидят здесь. Also dank dem Helmut Kohl sitzen einige hier. И я тоже. Und Amen. Ich auch. Да. Ja. Этот человек, он умел строить отношения. Und dieser Mensch, der war fähig, Beziehungen zu bauen. И когда сейчас его обвиняют в том, что там папа такой плохой был. Und wo man jetzt beschuldigt, dass er so ein schlechter Vater war. Нет, глупость. Nein, das ist einfach nur Blödsinn. Просто сын негодяй. Einfach, der Sohn ist einfach ein Schurke. Ein Schurke, Amen. Он решил за счет отца получить славу. Also er wollte durch seinen Vater viel Respekt und Ehre bekommen. И деньги. Und auch das Geld. Мемуары решил написать про своего папу. Also er wollte Memoiren für seinen Vater schreiben. И ему не дали, и правильно сделали. Und man hat es ihm nicht gelassen, und das ist auch richtig so. И он обиделся на весь мир. Und er beleidigt sich, hat sich auf die ganze Welt beleidigt deswegen. И чернит теперь своего отца. Und jetzt beschwätzt er seinen Vater. Это ошибка. Не Helmut Kohl. Und das ist nicht der Fehler von dem Helmut Kohl. Okay, я хочу читать сейчас 1 Тимофея. Ich möchte jetzt aus dem 1. Timotheus 24. глава. Aus der 25. 24. 25. стих. Also aus dem 1. Timotheus Kapitel 5. Kapitel 4, dann gibt es 15. Genau. Hier. Also Kapitel 4 oder 5? 4. Okay. Sorry, 5. Okay, also Kapitel 5, Vers 24 und 25. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Können auch nicht verborgen bleiben. Скрыться не могут. Also sie können auch nicht verborgen bleiben. Скажи. Können auch nicht verborgen bleiben. Sag es mit mir laut. Verborgen bleiben. Ich höre. Können auch nicht verborgen bleiben. Ничто не может скрыться. Also es kann sich nichts verbergen. И кому-то от этой мысли страшно. Und jemand schaudert von diesem Gedanken. А кому-то очень радостно. Und jemand freut sich darüber. Когда он слышит, эй, ничто не может скрыться. Also, wenn er hört, hey, es kann sich nichts verbergen. Тогда кому-то очень весело от этого. Dann freut sich jemand davon. Эй, ура, это супер новость. Das ist eine super Neuigkeit. Потому что мои добрые дела, они не спрятаны. Denn meine guten Werke, die sind nicht verborgen. Потому что моя жизнь перед Богом, она не спрятана. Denn mein Leben vor Gott ist nicht verborgen. Потому что Он видит все. Weil er alles sieht. Аллилуйя. Аллилуйя. А кто-то, у него от этого даже холод по коже. Und bei jemandem kommt ein kalter Schweiß über den Rücken, wenn er daran darüber nachdenkt. Hey, это страшно. Hey, das ist schrecklich. Бог все откроет. Denn Gott wird alles offenbaren. Wow. Знаешь, кто так думает? Weißt du, wie er so denkt? Тот, у кого нет ничего хорошего. Also derjenige, der nichts Gutes bei sich hat. Кто ничего не делает. Der nichts tut. Или делает грехи, он несчастлив. Oder er macht Sünden, der ist unglücklich. От этой мысли. Alleine von diesem Gedanken. И я думаю, нам всем нужно перейти в лагерь тех, которые радуются от этой мысли. Also, und ich denke, dass wir alle in den Lager gehen sollten, die, die sich darüber freuen. Которые, когда слышат, ничто не может быть сокрыто. Denn wenn sie hören, dass nichts verborgen werden kann, dann говорят, wow, super. Dann sagen sie, wow, super. Halleluja. Halleluja. Но есть, конечно, некоторые вещи, которые мы бы не хотели открывать. Aber es gibt auch, не понял. Сахан. Есть вещи, которые also, es gibt Sachen, die wir oder мы бы не хотели also, открывать. Es gibt Sachen, die wir selbst nicht offenbaren wollen. Все, кроме тебя. Alle außer mir. Okay. Но говорят, у каждого есть свой скелет в шкафу. Aber wie man so schön sagt, jeder hat eine Leiche vergraben. Но лучше, если ты его из шкафа вытащишь и похоронишь. Also, es ist besser. Oder man sagt auf Russisch, dass man ein Skelett in dem Schrank hat und es ist besser, wenn du ihn rausholst und begräbst. Jeder hat seine Leiche im Schrank, ne? Im Keller oder im Schrank. So, aber лучше его не в шкафу держать. Aber es ist besser, nicht in Schrank zu halten. Лучше его похоронить под крестом. Aber es ist besser, ihn unter dem Kreuz zu begraben. Amen. Amen. И тогда он никому не воняет, и ты забыл. Und dann stinkt er niemanden und du vergisst ihn auch. Halleluja за это. Halleluja. За кровь Иисуса. Für das Blut Jesu. Amen. Amen. Für das Blut Jesu. Итак, ничто не может спрятаться. Also es kann sich nichts verbergen. Ничто. Nichts. И есть добрые дела. Und es gibt gute Werke. Когда все тебе аплодируют, они явные. Alle die applaudieren, weil es offenbar ist, weil es sichtbar ist. Есть тайные добрые дела. Und es gibt verborgene gute Werke. Никто их не видит. Keiner sieht sie. Ты их как бы закопал. Es schaut so, als ob du sie vergraben hast. И никто их не знает про них. Und keiner kennt sie. И вот об этом здесь тоже речь. Und davon ist ja auch hier die Rede. Они не могут тоже скрыться. Und sie können auch nicht verborgen werden. Есть грехи разные. Und es gibt verschiedene Sünden. Есть явные грехи. Es gibt offensichtliche Sünden. Все это видят. Alle sehen das. Есть тайные грехи. Und es gibt versteckte, verborgene Sünden. И Павел говорит, ничто не останется скрытным. Und der Paulus sagt hier, gar nichts wird verborgen werden. Все oder bleiben. Alles kommt nach außen. Все вылезет. Alles kommt ans Licht. И кто-то Аллилуйя, кто-то Jemand Halleluja und jemand Потому что когда ты сеешь, Denn wenn du siehst, ты сеешь хорошее, ты радуешься. Also wenn du was Gutes siehst, dann freust du dich. Потому что ты пожнешь. Denn du wirst ernten. Okay. Okay. Причем пожнешь в большем размере, чем посеял. Und dabei wirst du in einer größeren Menge ernten, als du gesät hast. Okay. Okay. Ты сеешь. Du siehst. Малое зерно. Also ein kleine Samen. Но пожинаешь гораздо больше. Aber du erntest wesentlich mehr. Okay. Okay. И между сеянием и жатвой всегда есть промежуток времени. Und zwischen dem Säen und dem Ernten gibt es immer einen Zeitabschnitt. Помни про это. Und denke immer daran. Мяу, проходит время. Also es geht eine Zeit vorbei. Кажется, вроде бы я похоронил, нет, ничего не видно. Und man denkt sich, ich habe da irgendwas begraben, es kommt nichts raus. Все забыли. Man vergisst alles. Ничего Oder man hat alles забыли. Vergessen. Ничего Nein, не забыли. Man hat nichts vergessen. У Бога ничего не забыто. Beim Gott ist nichts vergessen. Ни доброе. Weder Gutes. Ни плохое. Noch das Schlechte. Записывается все. Es wird alles aufgeschrieben. Ты слышишь? Hörst du das? Перед лицом Господа пишется памятная книга. Denn vor dem Angesicht Gottes wird ein Gedenkbuch aufgeschrieben. Знаешь, если Google знает, то где ты ходишь, где ты гуляешь в интернете, то Бог тем более все знает. Кто знает, если дьявол? Also wenn der Satan, wenn der Teufel weiß. Если Google. Also wenn der Google weiß, wo du überall im Internet bist, dann Gott weiß das umso mehr. Тем более. Amen. Amen. Okay. Так что мы всегда об этом помним. Deswegen denken wir bitte immer dran. Даже если ничего не видно сперва. Auch wenn man zuerst nichts sieht. Но приходит жатва. Aber dann kommt die Ernte. И ты тогда вдруг видишь, откуда это? Und dann plötzlich siehst du, hey, woher kommt das? Откуда это благословение woher в моей жизни? Woher kommt dieser Segen in mein Leben? Я не понял. Ich verstehe gar nichts. А кто-то говорит, вау, что за проклятие? Und jemand denkt, was ist das für ein Verdammnis? Что за наказание? Was ist das für eine Откуда это? Скажи, наказание. Bestrafung. Что? Откуда Woher это на мою голову? Warum kommt das jetzt genau zu mir? Есть сеяние и жатва. Weißt du, es gibt das Sehen und das Ernten. И кто сеет доброе, будет есть доброе. Und derjenige, der das Gute sieht, der wird auch das Gute essen. В многократном размере. Und das in viel größeren Mengen. Здесь ты будешь сеять уже, здесь на земле. Also du wirst auch hier schon auf der Erde ernten небесах, und auch dort im Himmel размере, in einem vielfältigen Maß. Halleluja. Halleluja. Иисус посеял свою жизнь. Und weißt du, Jesus hat sein Leben gesät. Он отдал ее за нас. Er hat sie für uns hingegeben. И сегодня он пожинает. Und heute erntet er. И у него миллионы поклонников. Er hat Millionen von den Anbetern. По всему миру. In der ganzen Welt. Знаешь, каждая церковь совершает причастие. Weißt du, jede Gemeinde feiert das Abendmahl. И вспоминает его жертву. Und denkt an dabei an sein Opfer. И поклоняется ему. Es betet ihn an. Ты сеешь. Du siehst, потом проходит время, dann kommt eine Zeit, и ты видишь многократный размер. Vorbei, und dann siehst du ein größeren Maß. Halleluja. Halleluja. Человек, сеющий доброе, пожинает доброе. Der Mensch, der das Gute sieht, der wird auch das Gute ernten. Земля возвращает все назад. Und die Erde gibt alles zurück. В несколько раз больше. Und das mehrmals. Amen. Amen. Если человек согрешил, wenn der Mensch gesündigt hat, он не просто тайно это сделал и забыл. Er hat das nicht einfach so im Verborgenen getan und hat das vergessen. Нет, он посеял в свое будущее. Nein, er hat es in seine Zukunft gesät. Оно вернется. Und das kommt wieder zu ihm zurück. Обязательно. Unbedingt. Если оно не покроется кровью Иисуса, wenn es nicht mit Blut Jesu bedeckt wird, оно вернется dann опять. Wird es wieder zurückkehren. Каждый грех это бумеранг. Also jede Sünde ist wie ein Bumerang. И каждое доброе дело это как бумеранг. Und auch jedes gute Werk ist auch wie ein Bumerang. Он берет еще с собой другие. Aber er nimmt noch andere mit. И поэтому нормальные христиане, они ревнуют за доброе дело. Deswegen normale Christen, die sind eifrig und die bemühen sich um gute Werke. Я хочу добрые дела. Ich will gute Werke tun. Потому что я верю в сеяние и жатву. Denn ich glaube an dieses Gesetz vom Sehen und vom Ernten. Кто-то верит еще в сеяние и жатву? Glaubt jemand von euch an Sehen und Ernten? Ты ревнуешь за доброе дело? Eiferst du nach den guten Werken? Hey, я хочу делать добрые дела. Hey, ich will gute Werke tun. Мне мало того, что я сейчас делаю. Es ist viel zu wenig, was ich bisher erreicht habe. Потому что я верю в жатву. Denn ich glaube an die Ernte. И христианин, он верит в доброе, потому что оно принесет ему когда-то жатву. Und ein Christ glaubt an das Gute, denn irgendwann einmal bringt das eine Ernte. Есть такое место в Библии, Галатам, 6 глава. Es gibt so eine Stelle, Galater 6. Можешь перевести, как слышишь. 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Welcher Vers ist das? 9. 9. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Weißt du, делаешь добро и унываешь иногда. Weißt du, manchmal tust du Gutes und bist dabei müde oder du bist traurig. Müde. Du bist traurig. Ты 10 лет делаешь что-то доброе. Du machst 10 Jahre lang irgendwas Gutes. Ты 15 лет что-то делаешь oder доброе. Oder 15 Jahre machst du was Gutes. И ты не видишь результата. Und du siehst keine Resultate. И люди не благодарны в результате. Und die Menschen sind im Resultat nicht dankbar. Кажется, что вроде бы все бесполезно. Und alles scheint so, als ob alles umsonst war. И вот здесь важно вспомнить сеяние и жатву. Und hier ist sehr wichtig, sich an dieses Ernten, Sehen und Ernten sich zu erinnern. И Бог все помнит. Denn Gott kann alles. Перед его лицом пишется памятная книга о боящихся его. Denn vor seinem Angesicht wird ein Gedenkbuch geschrieben von denen Menschen, die Ehrfurcht vor ihm haben. И поэтому дальше Павел говорит: Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Und deswegen sagt auch Paulus weiter: So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Я вас убедил, дорогие? Habe ich euch überzeugt, meine Lieben? Да. Ja? Мы будем ревновать за добрые дела. Wir werden eifrig danach streben, gute Werke zu tun. Amen. Amen. Скажи громко тогда. Sag dann bitte laut Amen. Halleluja. Что-то нет, я не слышу вас всех. Ich höre euch irgendwie nicht alle. Конкретно, пожалуйста. Amen. Bitte konkret. Yes. Давай включим еще 1 Тимофея. Lass uns noch mal 1 Timotheus 4 einschalten. 15. Стих. Den Vers 15. Пожалуйста, на немецком. Dies soll deine Sorge sein. Darin solltest du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. О сём заботься. О сём заботься. Okay. Über das solltest du dich sorgen? О сём заботься. Du sollst dich, dies soll deine Sorge sein? Представляешь, Библия говорит, заботьте. Schau her, stell dir vor, die Bibel sagt hier, du sollst dich sorgen. Обычно Иисус говорит, не заботьтесь. Gewöhnlich sagt uns Jesus, du sollst dich nicht sorgen. Alles gut. Здесь говорит, заботься. Und hier umgekehrt sagt er, du sollst dich sorgen. Заботься. Du sollst dich sorgen. О чем? Wofür? Да не о своих новых туфлях. Also über was? Also nicht über deine neuen Schuhe. Не за свою машину. Nicht über dein Auto. Эй, зачем? А что тогда? Wofür dann? Дабы успех твой был для всех очевиден. Damit dein Erfolg für alle offenbar sein wird. И здесь мы видим это слово успех. Und hier sehen wir hier Fortschritt oder Erfolg. Скажи Erfolg. Sag Erfolg. Скажи соседу Erfolg. Sag zu deinem Nachbarn Erfolg. Друзья мои, вот здесь. Meine Freunde. Здесь есть это слово. Also hier ist dieses Wort. Его можно еще перевести процветание. Also man kann ihn so auch noch übersetzen gedeihen. Процветание, слово есть такое в Библии. Also es gibt auch ein Wort in der Bibel, gedeihen oder Erfolg. Ja, Erfolg. Erfolg, gedeihen. И там 101 раз в Библии встречается это слово. Und 101 Mal kommt das in der Bibel vor. В Ветхом Завете. Im Alten Testament, sorry. И 4 раза в Новом Завете. Und 4-mal im Neuen Testament. Процветание. Also das gedeihen, Erfolg. Erfolg. Смотри, Бог часто говорит про успех. Sag, schau her, Gott spricht oft über das Erfolg. И он говорит это такими словами, как преуспевать. Und er sagt mit solchen Worten wie Fortschritt. Здравствовать. Wachen. Gesund sein. Also gesund sein. Okay, иметь успех. Und Erfolg haben. И некоторые христиане боятся учения о процветании. Und manche Christen haben Angst vor der Lehre des Erfolges. Они не хотят процветания. Also sie wollen nicht erfolgreich sein. Наверное, им больше нравится быть нищими. Also wahrscheinlich gefällt es ihnen eher arm zu sein. Наверное, им больше нравится быть больными. Wahrscheinlich gefällt es ihnen mehr krank zu sein. Но это не благословение быть первым бомжом в своей деревне. Aber das ist kein Segen, der erste Penner in seinem Dorf zu sein. Когда говорят, раз спасен, навсегда спасен. Wo man sagt, du bist einmal errettet worden und du bist für immer errettet worden. Это крайность. Das ist eine Extreme. Это фальш. Das ist falsch. Okay. Есть учение о благодати. Und es gibt die Lehre über die Gnade. Слава Богу за это учение. Gott sei Dank, Gott für diese Lehre. Amen. Amen. Но есть учение, где есть крайность. Aber es gibt Lehren, wo es falsche Extremmalen Extrem. Gibt. Когда Extreme. Говорят, неважно, что ты делаешь. Wo man sagt, es ist egal, was du machst. Неважно, где ты гуляешь. Egal, wo du dich rumtreibst. Неважно вообще, Бог всегда тебя любит. Es ist absolut egal, was du tust. Gott liebt dich immer. Это экстрем. Das ist Extreme. Это фальш. Und das ist falsch. И, дорогие, из-за крайности мы не должны отвергать все учение. Und weißt du, meine Lieben, wisst ihr, meine Lieben, wegen diesen extremalen Dingen dürfen wir die ganze Lehre nicht nicht wegschmeißen. Само понятие о благодати. Also die selbst die Bedeutung von der Gnade. Понятие о спасении. Oder die Bedeutung von der Rettung. Понятие о процветании. Und die Bedeutung von dem Erfolg. Это библейские понятия. Das sind die biblischen Bedeutungen. И поэтому мы их всегда будем держаться. Und deswegen werden wir immer uns an die halten. Okay? Okay. Я согласен, что здесь есть определенные крайности, но мы держимся все равно. Und ich stimme zu, dass es hier Extremalen gibt, aber wir machen trotzdem weiter und halten uns dran. И процветание, оно касается не только денег. Und der Erfolg, der betrifft nicht nur das Geld. Здесь среди нас сидят люди. Also hier unter uns sitzen Menschen. Которые в прошлом у них была разрушенная жизнь. Die in der Vergangenheit ein zerstörtes Leben hatten. Они имели зависимость. Die hatten Abhängigkeiten gehabt. В своей жизни. In ihrem Leben. И их семья была разрушена. Und ihre Familie war zerstört. Сегодня они свободны от зависимости. Heute sind sie frei von diesen von diesen Abhängigkeiten. Сегодня у них своя семья. Heute haben sie eine eigene Familie. Они ходят на работу. Sie gehen in die Arbeit. Если у них раньше была куча долгов. Wenn sie früher eine Menge von Schulden hatten. Сегодня они их выплатили. Heute haben sie zurückgezahlt. И они не богатые люди. Und sie sind keine reichen Menschen. Но они имеют процветание. Aber sie haben trotzdem Erfolg in ihrem Leben. Вот это я называю Erfolg. Und das nenne ich Erfolg. Amen. Amen. Один парень сказал мне, пастор, мне процветание не нужно. Ein junger Mann hat mal zu mir gesagt, Pastor, ich brauche keinen Erfolg. Мне не нужно твое процветание. Ich brauche deinen Erfolg nicht. Я задумался. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Правда. Что сказать человеку? Okay, was soll ich dann diesem Menschen dann zurückantworten? Ему не нужно ничего. Also er sagt, er braucht das nicht. Ich habe так задумался. Und ich habe mir so nachgegrübelt. Что-то мне не нравится эта мысль. Und ich denke mir, irgendwie gefällt mir dieser Gedanke nicht. И потом я посмотрел на его жизнь. Und dann habe ich mir sein Leben angeschaut. И оказалось, он был страшным лентяем. Und so, wie sich herausgestellt hat, er war ein wirklich schrecklicher Faulpelz. Faulpelz! Ужасный! Also der war ein wirklich schlimmer fauler Mensch. Свои 30 там с хвостиком лет жил все еще с мамой. Er wohnte im, also mit seinen 30 oder ein bisschen über 30 wohnte er immer noch bei seiner Mutter. Все это время. Diese ganze Zeit. Сидел на шее своей мамы. Saß er auf dem Hals von seiner Mutter. И ездил на Мерседесе друга своей мамы. Also der fuhr ein Mercedes von dem Freund von seiner Mutter. И приезжал здесь в церковь, красовался перед девушками. Und dann kam er hier in die Gemeinde und hat angegeben von den jungen Frauen. Оказывается, это был Мерседес друга мамы. Aber wie sich herausstellte, war das der Mercedes von dem Freund von der Mutter. Когда мне кто-то говорит, мне не нужен успех. Also wenn jemand zu mir sagt, ich brauche keinen Erfolg. Я говорю, если тебе не нужно, я заберу. Dann sag ich, wenn du das nicht brauchst, dann nehme ich es für mich. С удовольствием. Auf jeden Fall. А, давай мне все. Gib mir alles. Я с удовольствием возьму. Ich werde das mit Vergnügen zu mir nehmen. Мне кажется, что часто это оправдание лени. Und ich denke so, dass es oftmals eine Rechtfertigung für die Faulheit ist. Успех будет тебе нужен. Denn Erfolg brauchst du. Du wirst es brauchen. Если ты любишь Господа. Wenn du den Herrn liebst. Именно ради Господа мне нужен успех. Also genau wegen dem Herrn brauche ich den Erfolg. Ради Господа. Genau wegen dem Herrn. И Господа не прославляет мое поражение. Und den Herrn ehrt nicht meine Niederlage. Господа не прославляют дырявые туфли. Und den Herrn ehren auch nicht kaputte Schuhe. Amen. Господа прославляет наш успех. Denn Herrn preist unser oder ehrt unser Erfolg. И то, что мы имеем в жизни, которое показывает наше благословение. Und das, was wir in unserem Leben haben, weiß, was das Segen zeigt. Amen. Okay, что нужно для процветания, дорогие? Okay, was brauchen wir, meine Lieben, für den Erfolg? Первый шаг. Also der erste Schritt. Вера. Glaube. Вера. Wir brauchen Скажи, den Glauben. Glaube. Sag Glaube. Laut bitte. Glaube. И мы должны верить в то, что Бог хочет нас благословить. Und wir müssen daran glauben, dass Gott uns segnen möchte. Если человек представляет себе Бога как страшного судью. Wenn der Mensch sich den Gott so vorstellt, dass er der schrecklichste Richter ist. То ему сложно получить благословение. Dann ist es, fällt ihm das sehr schwer, den Segen zu bekommen. Если человек не может поверить, что он папа на, Бог у него папа на небесах. Und wenn der Mensch nicht glaubt daran, dass Gott, sein Papa ist im Himmel, dann wird er auch nichts bekommen. Amen. И часто, Amen. Когда Иисус сделал доброе дело, und oftmals, wenn Jesus gutes Werk vollbracht hatte, или когда он хотел исцелить человека, oder wo er einen Menschen heilen wollte, он спрашивал, веришь ли ты? Er hat immer davor gefragt, glaubst du, что я могу? Dass ich das kann. Если человек верил, он получал. Und wenn der Mensch geglaubt hatte, dann hat er es auch bekommen. Если же он не верил, то неверие блокировало Божье благословение. Und wenn er es nicht geglaubt hat, dann hat dieser Unglaube Gottes Segen blockiert. И когда Иисус однажды исцелил женщину, und als Jesus eines Tages mal eine Frau geheilt hat, 12 лет была больна. Sie war 12 Jahre lang krank. И потом он сказал, вера твоя спасла тебя. Dann hat er zu ihr gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Другими словами, ты будешь иметь результат, благодаря твоей вере. Mit anderen Worten, du wirst Resultate haben aufgrund deines Glaubens. Есть знаменитая цитата Генри Форда. Und es gibt ein berühmtes Zitat von dem Henry Ford. Если ты думаешь, что ты сможешь это, wenn du denkst, dass du es schaffen kannst, или если ты думаешь, что ты не сможешь это, oder wenn du denkst oder glaubst, dass du es nicht schaffst, в обоих случаях ты прав. Also in beiden Fällen hast du recht. В обоих случаях ты прав. Also in beiden Fällen hast du recht. Веришь ты, что ты сделаешь? Glaubst du daran, dass du es schaffen kannst? Ты прав. Dann bist du, hast du recht. Веришь, что ты этого не сделаешь? Glaubst du, dass du es nicht schaffst? Ты будешь тоже прав. Dann wirst du auch recht haben. Amen. Amen. И бизнесмены удивляются, почему Генри Форд достиг такого большого успеха. Und viele Geschäftsmänner wundern sich, warum Henry Ford so einen großen Erfolg erreicht hat. Ведь он не читал цитат Стива Джобса. Denn er hat die Zitaten von dem Steve Jobs nicht gelesen. Или Марка Цукерберга. Oder von dem Mark Zuckerberg. Это же современные гуру успеха. Das sind doch die modernen Gurus von Erfolg. Генри Форд знал, что хотел. Aber der Henry Ford wusste, was er wollte. И второй шаг – кротость и смирение. Und der zweite Schritt ist der Demut und Кротость и смирение, Sanftmut und Demut. Да, второй шаг к успеху. Also der zweite Schritt zum Erfolg. Смирение. Demut. Давай включим, посмотрим Бытие 30 глава. Lass uns 1. Mose 30 einschalten. 43 стих. Der Vers 43. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Здесь речь идет об Якове. Hier ist die Rede über Jakob. Когда Яков пошел к Лавану, своему дяде, он был неимущим человеком. Als der Jakob zu seinem Onkel ging, zu dem Laban, der war ein armer Mann, also der hatte nichts besessen. Однако написано здесь, он сделался весьма богат. Aber hier steht geschrieben, dass er außerordentlich reich geworden ist. Господь дал ему сверхъестественное преуспевание. Der hat ihm einen übernatürlichen Erfolg gegeben. И я верю, что его успех был в кротости. Und ich glaube daran, dass sein Erfolg wegen der Demut Erfolg hatte. Он слушал Господа, и он ревностно служил этому дяде. Er hat Gott zugehört und er hat eifrig seinem Onkel gedient. Без бунтарства. Also ohne Rebellion. Без противления. Ohne Widerstand. И Лаван делал то, чтобы все, чтобы Яков не благословился. Und der Laban hat alles dafür getan, dass der Jakob nicht gesegnet wird. Но Яков все становился богаче и богаче. Aber der Jakob wurde reicher und reicher und reicher. Я уверен, друзья, когда мы следуем за Господом. Und ich bin mir sicher, meine Freunde, wenn wir Gott folgen. И имеем смирение. Und wir haben Demut. Мы станем успешны. Dann werden wir auch erfolgreich sein. Иным или таким образом, но ты будешь успешным. Also auf so eine хочешь. Auf so eine Art oder auf die andere Art, du wirst erfolgreich sein. Если мы действительно хотим возвыситься. Also wenn wir tatsächlich höher sein wollen, erhöhen wollen. Нам нужно приобрести смирение. Also wenn wir erhöht sein wollen, dann sollen wir Demut gewinnen. Потому что смиренного возвышает Господь. Denn der Herr tut den Demütigen erhöhen. Сначала необходимо получить спасение, это первое. Also das Wichtigste ist die Rettung zu bekommen. Das ist das. Amen. Das ist wichtig. Остальное все приложится. Und alles andere wird dann zufallen. И третий шаг к процветанию. Und der dritte Schritt zum Erfolg. Это мысль услышь и прими Божьи идеи. Also höre diesen Gedanken raus und nimm das als Gottes Idee. Ага. Услышь и прими Божью идею. Also höre das raus und nimm diese Gottes Idee an. Это важный okay. шаг. А das ist ein sehr wichtiger Schritt. Если мы будем читать Бытие 30 главу, 37 стих. Also wenn wir jetzt 1. Mose 30 lesen in dem Vers 37. Там есть секрет, как Яков стал преуспевающим бизнесменом. Dort gibt es ein Geheimnis, wie Jakob zu einem erfolgreichen Geschäftsmann wurde. Да, очень странная идея пришла. Es ist eine sehr komische komische Idee gewesen. Да, но эта идея была от Бога. Aber diese Idee stammte von Gott. Он услышал ее. Und er hat sie gehört. Принял и реализовал. Er hat sie empfangen und hat sie realisiert. Есть идеи, а не глупости. Es gibt Ideen, die wirklich dumm sind. Also ich kaufe jetzt ein Ei. Положу под наседку. Werde das unter eine Henne legen. И открою птицеферму. Und werde ein Vogelfarm aufmachen. Да, и буду мультимиллионером. Und werde ein Multimillionär werden. Ты понимаешь, что этот бизнес-план обречен на провал. Also du verstehst, dass dieser Бизнес-план verdammt ist oder verurteilt ist. Okay. Но Якову пришла идея от Бога. Aber der Jakob hat eine Idee von Gott empfangen. И это была новаторская идея, никто еще такого не делал. Und das war wirklich eine neueste Idee, keiner hat vor ihm das noch gemacht. Знаешь, Бог видел, что Лаван обманывает Якова. Weißt du, Gott sah, dass der Laban den Jakob betrogen hat. И Бог видит иногда, как тебя кто-то обманывает. Und Gott sieht auch, wenn jemand vielleicht dich irgendwo betrügt. Но когда ты остаешься смиренным. Aber wenn du demütig bleibst. Если ты продолжаешь быть верным и служишь. Wenn du weiterhin treu bleibst und weiterhin dienst. Приходит идея от Бога. Dann kommen Ideen von Gott. И этому Якову пришла идея взять эти палки, снять с них кору и положить у пруда. Und diesem Jakob kam eine Idee, Ruten zu nehmen, die abzuschälen und die an die Tränke hinzulegen, wo die Tiere kommen. До этого надо додуматься. Also das muss man erst einmal darauf kommen. В чем секрет? Worin ist dann das Geheimnis? До сих пор скотоводы не понимают. Also bis heute verstehen das die Landwirte gar nicht, was damals passierte. Палка с полосками. Also eine Rute, die jetzt geschält wurde, so он mit Streifen. Полоски. Also hat einfach nur die Streifen da reingeritzt. И положил в воду, где пил скот. Und hat sie ins Wasser gelegt, wo das Vieh das getrunken hat. И с этого времени весь скот начал рождаться пятнистым. Und ab dem Zeitpunkt kam das ganze Vieh fleckig. Fleckig. Fleckig gestreift. А у него был договор с Лаваном. Und er hatte vorher eine Abmachung mit dem Laban. Подписали. Die haben das zusammen unterschrieben. Весь одноцветный скот лавана. Also alle gleichfarbiges Vieh. Лавану. Sollen zum Laban. А весь пятнистый скот. Und Jakob. alles was gefleckt ist und gestreift ist zum Jakob. Эту идею Бог дает. Stell dir vor, solche Ideen gibt Gott. И весь скот рождается, начинает рождаться пятнистым. Und das ganze Vieh kommt dann, wird geboren und wird gestreift und gefleckt. И Яков становится преуспевающим бизнесменом. Und der Jakobus wird zu einem gedeihenden oder erfolgreichen Geschäftsmann. Четвертый шаг. Der vierte Schritt. Друзья, четвертый шаг – это пожертвование. Also, meine Freunde, der vierte Schritt ist Kollekte, Opfergabe. Пожертвование, geben. Also, das Geben. Притча, 11 глава. Sprüche 11, 24 стих. Der Vers 24. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и беднеет. Einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Как-то парадоксально звучит. Irgendwie hört sich das paradox an. Он все раздает. Also er teilt alles aus. Он сеет. Er sät. И при этом ему еще прибавляется. Und dabei wird ihm immer wieder was hinzugetan. Потому что это сеяние и жатва. Weil das ist das Sehen und das Ernten. Amen. Amen. А другой сверх меры бережлив. Und der andere ist überaus sparsam. Смотри, как культурно Библия называет жлоба. Schau hier, wie die Bibel einen Geizkragen so kult, also so weich oder so freundlich nennt. Сверх меры бережлив. Also er ist überaus sparsam. Скажи просто, жмот. Sag einfach, du bist ein Geizkragen. Yeah. Nein. Okay, сверх меры он бережливый. Also er ist überaus sparsam. И wird еще беднее. Und wird noch ärmer. Еще беднее. Und er wird noch ärmer. Okay, смотри, okay. Как Бог способен давать благословение. So here, wie Gott, fähig ist, seinen Segen zu geben. Когда человек сам способен давать. Wenn der andere Mensch auch fähig ist zu geben. Okay, и богатый okay. человек это тот человек, который способен давать. Und ein reicher Mensch ist derjenige, der fähig ist zu geben. Halleluja. Halleluja. Wow. Okay. И Бог он хочет давать благословение не просто чтобы удовлетворить твое эго. Und Gott möchte dich segnen nicht um dein Ego zu befriedigen. Он хочет благословить тебя, чтобы ты благословлял других. Er möchte dich segnen, damit du auch andere segnen kannst. Вы здесь еще? Seid ihr noch da? Amen. Amen. Вы здесь еще? Seid ihr noch da? Однажды я летел на Кубу и там сидел в эконом-классе называется. Also einmal bin ich nach Kuba geflogen und saß in der Ökonomieklasse. Это около 10 часов полета. Und ich bin ungefähr 10 Stunden geflogen. А если с пересадками, это еще больше. Also wenn man dann noch Zwischenstopps hat, dann ist das noch mehr. И я сидел. Und ich saß so da. И передо мной был первый класс. Und vor mir war dann die Business-Klasse, also die erste Klasse. И шторка была открыта. Und der Vorhang war ein bisschen offen. Я смотрел. Und ich habe mir die so beobachtet. И там ребята сидели, у каждого своя комната. Und dort saßen dann die Leute, jeder hat wie so eine Art sein eigenes Zimmer. Как маленькая комната, закрывается also, шторкой. So wie ein kleines Zimmer, das wird dann zugemacht mit einem Vorhang. И в ней находится большой телевизор. Und in dem ist ein großer Fernseher. Больше, чем у меня в 5 раз. Also größer als meine 5-mal ungefähr. Там Wi-Fi постоянный. Dort ist ständig Wi-Fi. Конечно, шикарное сиденье. Natürlich ein richtig komfortabler Sitz. Раскладывается в полноценную кровать. Und es lässt sich zu einem Bett umbauen. И обслуживание абсолютно другое. Und der Service ist absolut anders. Вместо пластмассовых тарелочек у них фарфор. Also anstatt den Plastikteller haben sie also фарфор, nicht фарфор, как по-русски, по-немецки фарфор. Фарфор? Фарфор? Ага. Porzellan, Porzellan, danke. Also Porzellanteller. Вместо пластиковых стаканчиков. Also statt Plastikbecher. Бокалы шикарные. Haben sie dann Becher, also so aus Glasbecher. Им давали свежевыжатые соки. Sie haben frisch gepresste Säfte bekommen. Ароматный эспрессо. Also ein aromatischen Espresso. Я сидел. Und ich saß so da. И смотрел. Und hab mir sie so angeschaut. Весь этот комфорт был создан для того, чтобы эти товарищи. Also dieser ganze Komfort ist nur dafür geschaffen worden, dass diese Leute. Могли отдохнуть в полете. Dass sie während des Fluges sich ausruhen konnten. И прибыть на место пребывания свежими. Und dass sie ankommen und sind dann frisch und gut ausgeruht. Один сын бизнесмена отправился в первый класс в школу. Сын бизнесмена. Also ein, я не понял сначала. Also ein Schüler von einem Geschäftsmann kam dann in die erste Klasse. Ага. И после школы. Und nach der Schule. Отец приходит его забирать. Kommt der Vater, um ihn abzuholen. И сын весь в слезах. Und der Sohn ist voller Tränen. Говорит, папа. Und sagt, Papa. Я думал, ты меня отправил в первый класс. Ich dachte mir, du hast mich in die erste Klasse geschickt. А ты жмот. Und du, aber du bist ein Geizkragen. Там даже деревянные стулья. Dort sind sogar какие стулья? Стулья деревянные. Also da sind sogar Holzstühle dort. Okay, он понял, первый класс у него будет высший also, класс. Also er hat gedacht, dass er in die erste Klasse kommt und nicht in die erste Schulklasse. И вот я сидел в этом стандартном эконом-классе. Also ich saß dann und so saß ich in diesem Standard-Ökonomie-Klasse. И там ситуация, мягко говоря, попроще. Und dort ist die Situation ein bisschen anders. С моим небольшим ростом. Also mit meiner kleinen Größe. Ты сидишь там, понимаешь, у тебя места нету, чтобы. Du sitzt da und hast überhaupt keinen Platz. Не знаешь, куда ноги запихать. Du weißt nicht, wo du deine Füße hin tun sollst. Если тебе вдруг захотелось в туалет. Und wenn du plötzlich in die auf die Toilette möchtest. Тебе надо попросить, извините, пройдите, выйдите, пожалуйста. Du musst dann deinen Nachbar bitten, tut mir leid, Entschuldigung, kann ich bitte rausgehen? Тебе надо, чтобы другие встали, чтобы ты вышел. Also es müssen andere praktisch aufstehen, damit du rausgehen kannst. Даже в церкви лучше, амен. Sogar in der Gemeinde ist es besser, amen. Амен. И вот ты представляешь, ты сидишь 10 часов так. Und jetzt stell dir vor, du sitzt dort 10 Stunden lang. И после этого полета обычно еще 3 дня у тебя спина не разгибается. Und nach diesem Flug hast du ungefähr noch 3 Tage einen Rückenschmerzen, wo du dich nicht irgendwie richtig aufrichten kannst. И когда мы уже прибыли в Гавану. Und als wir in Havanna gelandet sind. Все вышли. Alle sind rausgegangen. Все прибыли вовремя. Also alle kamen richtig an. Все были в одно и то же время на месте. Also alle kamen zum selben Zeitpunkt dort an. Но кто в каком виде? Aber wer in welchem Zustand пассажиры, oder Aussehen? Пассажиры бизнес-класса были отдохнувшие. Die Passagiere von der ersten Klasse waren ausgeruht und frisch. Они спали в шикарных кроватях. Sie schliefen in den wirklich guten Betten. Они кушали икру, лосось. Sie haben Lachs und Kaviar gegessen. А пассажиры эконом-класса. Und die Passagiere von Ökonomie-Klasse, die kamen so raus. Замученные. Richtig gequält und ja. И это особенно для тех было, когда у них полный сосед. Особенно было плохо тем, которые also, были полный сосед. Besonders schlecht ging es denen, die einen bisschen korpulenten Nachbarn hatten. Который два места сразу должен занять. Der gleich zwei Plätze einnehmen musste. Вот с таким еще опасно сидеть. Also mit dem ist noch gefährlicher zu sitzen. И все, кто любят Господа, они пойдут на небо. Und alle, die Herrn lieben, die werden in den Himmel gehen. Все, кто любят Господа, alle, die den Herrn lieben, пойдут на небо. Werden in den Himmel gehen. Но ты знаешь, кто в каком виде? Aber weißt du, wer in welchem Zustand? Amen. Amen. И имеешь ты в своей жизни обетования, о которых Бог тебе сказал? Hast du denn Verheißungen, die Gott dir gesagt hat in deinem Leben? Имеешь ты то, что Бог обещал здесь? Hast du denn das, was Gott dir hier versprochen hat? Если нет, wenn nein, тебе нельзя мириться с эконом-классом. Dann darfst du dich nicht zufriedenstellen mit dieser Eco-Klasse. Amen. Amen. Тебе нужен первый класс. Du brauchst die erste Klasse. Если у тебя этого и другого нету, wenn du das und das andere nicht hast, начинай провозглашать то, что тебе принадлежит. Dann fange an zu verkünden, was dir gehört. Был такой проповедник Кеннет Хейген. Es gab mal einen Prediger, Kenneth Hagin. И он первый выдвинул теорию, которая известна под названием Name it, claim it. Also er ist als erster hat diese Theorie. Назови это и потребуй это. Назови и потребуй. Rufe es, also er hat die Theorie aufgestellt, nenne es oder rufe es aus und nehme es. Да. Он утверждал, что если в Библии есть какие-то обетования, er hat überzeugt gesagt, wenn Bibel irgendwelche Verheißungen hat, и у тебя их нету, und du hast sie nicht, ты можешь их иметь, dann kannst du sie haben. И исповедуй их, пока не получишь. Und verkündige sie, bis du sie bekommst. Okay, если, например, okay. В Библии верующим обещано исцеление. Zum Beispiel in der Bibel wird den Gläubigen versprochen die Heilung. Тогда исповедуй. Dann solltest du sie auch verkünden. Держись на этом. Du sollst dich halten daran. Провозглашай это. Du sollst das proklamieren. Amen. Amen. Если ты видишь в Библии финансовое процветание, wenn du in der Bibel siehst das finanzielle Gedeihen, я это Erfolg, вижу. Also ich sehe das. Тогда провозглашай это. Dann proklamiere es. И работай в эту сторону. Und arbeite in diese Richtung. И Бог благословит тебя. Und Gott wird dich segnen. Очевидным успехом. Mit einem offensichtlichen Erfolg. Если ты читаешь в Библии про успешный брак, wenn du in der Bibel über eine erfolgreiche Ehe liest, успешный брак, über eine erfolgreiche Ehe, никакой-нибудь брак, also nicht über irgendeine Ehe, а хороший, успешный брак, sondern über eine erfolgreiche Ehe, тогда über eine gute Ehe, право получить его, dann hast du das Recht, es auch zu bekommen. Amen. Конечно, есть времена, когда мы проходим через трудности. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo wir durch Schwierigkeiten durchgehen. Все верующие люди. Also alle gläubigen Menschen. Проходят через свои скорби. Gehen durch ihren Leid. Через свои глубины. Durch seine Tiefen. Но я все же верю. Aber ich glaube trotzdem, что если мы являемся детьми Божьими, wenn мы будем успешными во всех сферах нашей жизни. Dann werden wir erfolgreich sein in allen Sphären unseres Lebens. Во всех сферах. In allen Sphären. Amen. И многие христиане, они. Und viele Christen? Пастор Хейген считал, что многие христиане, они не имеют того, что они должны были иметь. Und der Pastor Hagen, der meinte, dass viele Christen nicht das haben, was ihnen zusteht. Потому что они смирились с этим статусом quo. Weil sie sich mit dem zufriedengestellt haben, was sie haben. И сидят в своем эконом-классе. Und sitzen in ihrer Eco-Klasse. Подглядывают в первый, как я. Und spicken immer in die erste Klasse hinein. Вот это супер помазанники. Und sagen so, oh, das sind die super Gesalbten. Там у них особые помазания. Die haben dort eine besondere Salbung. Ангелы кругом. Engel sind um sie herum überall. Nein. Nein, nein. Okay. Я верю, что лучше в небеса идти бизнес-классом, чем эконом-классом. Also ich glaube daran, dass es besser ist, mit in Business-Klasse nach in den Himmel zu gehen, als in Eco-Klasse. Кто-то верит со мной, а? Glaubt jemand mit mir? Okay. И мы будем желать этого. Und wir werden das wünschen. Исповедовать это. Und das auch proklamieren. Говори это. Spreche es aus. И достигай это. Und erreiche es. Говори, что ты богат. Sag, dass du reich bist. Amen. Ich bin reich. Right. Ich bin gesund. Stark. Ich bin stark. Ну говори, когда ты этого не имеешь, пока в твоей молитвенной комнате. Aber solange dass du das noch nicht hast, solltest du das in deinem geheimen Gebetszimmer sagen. Okay. Okay. Потому что люди не верят, что ты богат, когда они видят дырявые носки. Denn die Menschen werden nicht daran glauben, dass du reich bist, wenn sie deine Socken sehen, die 1000 Löcher haben. Ну не твои, конечно. Also natürlich nicht deine. У соседа только. Ну, bei den Nachbarn. Не смотри, пожалуйста, на соседа. Schau bitte nicht auf deinen Nachbarn. Люди, в отличие от нас, они верят в то, что они видят. Also die Menschen, zu Unterschied zu uns, die glauben daran, was sie sehen. Они верят только в то, что видят. Also sie glauben nur daran, was sie sehen. Okay. Okay. Поэтому верь в себе. Deswegen glaube in dir, пока не получишь, solange du das noch nicht bekommen hast. Исповедуй это, proklamiere es в своей молитвенной комнате, in deinem Gebetszimmer. Потому что люди кругом хотят видеть то, что ты говоришь, а не только слышать. Also die Menschen in deinem Umfeld wollen auch sehen das, was sie. Amen. Sie wollen das sehen, dein Erfolg. Amen. Друзья мои, Бог хочет дать своему народу очевидный успех. Meine Freunde, Gott möchte seinem Volk, seinen Kindern einen offensichtlichen Erfolg geben. Amen. Amen. Это факт, что христианские нации, народы – это более успешные нации, чем все остальные. Und es ist Tatsache, dass die Menschen oder Nationen, die christlich sind, mehr Erfolg haben. У них больше прогресс. Sie haben mehr, sie progressieren mehr. У них успех очевидный для всех. Sie haben einen offensichtlichen Erfolg für alle. Однажды китайцы провели исследование. Einmal haben die Chinesen so ein Forschungsprojekt gehabt, oder? Они исследовали, почему Америка и Западная Европа успешные страны. Also sie haben versucht zu erforschen, warum Amerika und die westliche Europa so erfolgreich sind. Почему есть у них прогресс тот, который нет в других странах? Warum haben die so einen Progress, was andere Länder nicht haben? Конечно, есть долги у всех стран. Natürlich haben alle Länder auch Schulden. Но абсолютно разный уровень жизни. Aber absolut anderen Lebensstandard haben die Menschen. И вот китайцы стали исследовать это. Und die Chinesen haben angefangen, da zu forschen. Und sie haben herausgestellt, also sie kamen zu so einem Ergebnis in ihrer Doktorarbeit, dass das Christentum der Grund ist für den Erfolg in diesen Ländern. Wow. Wow. Именно христианство. Genau das Christentum. Знаешь, мы любим успех. Weißt du, wir lieben alle Erfolg. Мы любим успех. Wir lieben Erfolg. И мы любим также двигаться. Wir lieben es auch, fortzugehen, zu bewegen. А не сидеть, как Будда. Und nicht einfach so zu sitzen. Как Будда. Als Buddha. Как какие-то там еще Wie боги. Ein Buddha oder irgendwelche anderen okay. Statuen. Иисус говорит, двигайся. Jesus sagt, bewege dich. Иди. Geh. Отрывай свое мягкое место. Und heb dein weiches Hinterteil. И вперед. Und geh nach vorne. Я буду с тобой, говорит он. Ich werde mit dir gehen, sagt er. Я буду с тобой. Ich werde bei dir sein. Там успех тебе. Und dort wartet auf dich Erfolg. Halleluja. Halleluja. Yeah. И это правильное отношение любого человека. Und das ist eine richtige Einstellung von jedem Menschen. Когда-то Давид, царь Давид, einmal hat König David, он испугался. Er hat sich wirklich erschreckt. Он испугался, потому что когда он хотел внести ковчег себе в дом, denn er hat richtig Angst bekommen, als er die Bundeslade in sein Haus bringen wollte. Bundeslade. Это было место святилища, место присутствия Бога. Also das war ein Platz, wo die Gegenwart Gottes war. Das war das Heiligtum. Ага. И один человек, он неправильно сделал, он его этот ковчег хотел поддержать и умер мертвый. Und ein Mann, ja, und ein Mann wollte die Bundeslade auffangen und ist dann tot einfach umgefallen. И Давид испугался. Und der David hat sich sehr gefürchtet deswegen. И он говорит: «Эй, пожалуйста, не вносите ко мне домой». Und er sagt: «Hey, bitte nicht in mein Haus die Bundeslade». Вон там есть один дядя, там он, Авидар его зовут. Иди. Also dort gibt es einen Mann, der Obed-Edom. Bitte trag das zu ihm nach Hause rein. Отдайте ему там ковчег, пусть у него постоит. Gib das ihm einfach. Das soll bei ihm noch ein bisschen aufbewahrt bleiben. А он испугался. Er fürchtete sich sehr. Потому что он не видел еще такого Господа. Denn er hat so einen Gott noch nicht erlebt. И потом проходит время. Und dann kommt einige Zeit vorbei. И написано, что Давиду донесли. Und es steht geschrieben, dass dem David berichtet wurde, что дом Авидара стал благословенным. Dass das Haus von dem Obed-Edom gesegnet wurde. Господь благословил дом Авидара и все, что у него. Und der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet. И знаешь, когда Давид услышал это, und weißt du, als der David das gehört он hat, сказал, о, успех это не духовно. Er hat nicht gesagt, oh, Erfolg ist nicht geistlich, das soll bei ihm bleiben. Не надо мне успеха. Nein, ich brauche diesen Erfolg nicht. Не, он сказал, я тоже хочу. Nein, er hat umgekehrt gesagt, ich will es auch. Быстрее ко мне его. Kommt schnell zu mir. Ковчег ко мне домой. Die Lade Gottes soll schnell zu mir nach Hause. Давид был нормальный мужик. David war ein normaler Mann. Halleluja. И вот так реагируют нормальные люди. Und so reagieren normale Menschen. Если ты видишь благословение у кого-то. Wenn du einen Segen bei jemanden siehst. И говоришь: «Ко мне, Господь!» Und dann sagst du: «Herr, zu mir!» Я тоже хочу. Ich will es auch. Amen. Это Amen. Нормальное мышление. Das ist ein normales Denken. И дом Авидара был благословенным, и все это увидели. Und das Haus von Obed-Edoms war gesegnet und alle sahen das. Все, что у него было, написано. Und alles, was er hatte, steht hier geschrieben. Все стало благословенным. Also alles wurde gesegnet. Все. Alles. Его дом, sein Haus, его скот, sein Vieh, его жена, seine Frau, его здоровье, seine Gesundheit, его кошелек, sein Geldbeutel. Я не знаю, там что еще бизнес у него был. Ich weiß nicht, was er dort noch für Geschäfte getrieben hat. Хочешь, чтобы Бог благословил тебя? Willst du denn, dass Gott dich segnet? Вера, Glaube, смирение, Demut. Okay. Okay. То, что я говорил тебе. Das, was ich dir schon bereits gesagt habe. Вера, Glaube, смирение, Demut. Услыши, прими Божью идею. Höre zu und empfang und nehme die Gottesidee an. И умей давать. Und sei im Geben oder. Давай, geben. Also gebe einfach.